Ja, hallo, hier ist der Hatti von den Hörspitzen. Ja, heute in einem etwas anderen Format mal. Und zwar stehe ich in der Küche und möchte kochen. Und zwar für Topfsuchdeckel das Kochduell, so nenne ich es mal. Ja, Kochduell wird der ein oder andere vielleicht aus dem Fernsehen früher kennen. Da haben Kandidaten für ein bestimmtes Budget, ich glaube es waren 20 D-Mark, irgendwelche Zutaten eingekauft und mit den Fernsehköchen hat man dann gemeinsam was gekocht. Und da sind dann halt auch mal ganz wirre Sachen eingekauft worden, wie, was weiß ich, Schnitzel, Pinienkerne, Erbsen, Erdbeermarmelade, keine Ahnung. Solche Sachen hat man halt dann damals oder früher mal gekauft bei der Kochduell-Sendung. Ein ähnliches Prinzip haben wir mit 6 Podcastern vor. Ich bin einer dieser 6. Wir haben gesagt, jeder dieser 6 Podcaster wird eine Zutat einreichen. Wir haben dafür ein Google-Dokument eingerichtet und jeder der Podcaster hat eine Zutat dazu beigetragen. Und wir haben gesagt, aus diesen 6 Zutaten wird dann ein Gericht zubereitet, gekocht, gebacken, keine Ahnung. Das Ganze ohne Zeitlimit. Und wir dürfen auch aus der Küche Standardsachen wie Mehl, Zucker, Eier, Milch, Wasser, Gewürze, Öl, Butter, Olivenöl, das dürfen wir nehmen. Da haben wir eine Liste aufgeschrieben, was geht. So High-End-Küchengeräte wie ein Thermomix oder so sind außen vor, aber mal so ein Küchenmixer oder so, um mal was klein zu machen, das geht. Ja, das haben wir vor. Das heißt also, es wird dann auf der Topfsucht-Deckel-Seite demnächst 6 Folgen geben und eine davon werde ich jetzt hier gerade für euch aufnehmen und werde hier was zubereiten. Ja, ich habe ja gerade von 6 Zutaten gesprochen, die wir aufgeschrieben haben. Ich habe als Zutat vorgeschlagen rote Paprika oder eine rote Paprika. Dann wurde noch Frühlingszwiebeln vorgeschlagen oder eingereicht, braune Champignons, Reis, Bier und Rucola sind 1, 2, 3, 4, 5 und das Bier sind 6, jawohl. Aus diesen 6 Sachen soll jeder Podcaster was zubereiten. Ja, ich habe dann auch erstmal überlegt, was kann man machen. Ist dann Gott sei Dank gar nicht so schwer. Ich habe mir überlegt, dass ich gebratenen Reis mache. Oder gebratenen Curry-Reis mache. Das Ganze mit Curry schön würzen. Ich esse gerne Curry. Dazu gibt es dann gedünstete Paprika und Frühlingszwiebeln. Die Champignons werde ich in einem Bierteig frittieren. Das heißt, ich muss mir diesen Teig erstmal aus meinen Küchenzutaten, die ich ja benutzen darf, herstellen. Es ist relativ einfach. Ei, Mehl, ein bisschen Gewürze und natürlich das Bier. Und das Ganze wird dann frittiert. Und aus dem Rucola-Salat werde ich einen ganz einfachen Rucola-Salat als Beilage machen. Dazu werde ich einfach den Rucola-Salat waschen und mit Salz und Pfeffer und Olivenöl ein bisschen abschmecken. Ja, und damit werde ich mal starten gleich. Ich muss dazu sagen, das haben wir auch mal abgesprochen vorher. Wer mag, kann natürlich die eine oder andere Sache schon mal vorbereiten. Und ich habe meine Paprika schon klein geschnitten und auch die Frühlingszwiebeln klein geschnitten. Und den Reis habe ich schon gekocht, weil ich ihn gleich noch braten möchte. Wenn irgendeiner der anderen Podcaster gekochten Reis nimmt, dann werden sie wahrscheinlich während ihrer Aufnahme den Reis nebenher kochen. Das schafft man ja. Wir haben ja gesagt, wir haben gesagt, ungefähr eine halbe Stunde, das müsste passen. In der Zeit kannst du auch Reis kochen. Aber da ich meinen Reis kochen musste und ihn dann braten möchte, habe ich ihn halt schon mal vorgekocht. Ja gut, ich fange an mit meinem Rucola. Ich habe jetzt natürlich nicht eine ganze Packung Rucola hier mir vorliegen, der Rest ist im Kühlschrank. Ich habe ein kleines Schälchen genommen. Das werde ich jetzt erstmal, den Rucola werde ich erstmal waschen hier im Wasser. Ich höre ja auch immer andere Koch-Podcasts, also man wird wahrscheinlich jetzt auch den Wasserhahn hören. Aber das gehört wohl beim Koch-Podcast dazu. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn die lieben Köche nebenher oft probieren und am Schmatzen sind. Das mag ich nicht. So, der Rucola ist hier. Ich probiere ihn auch mal. Ich mache jetzt den Mund zu und nicht so. Ja. Jo, sieht aus wie Rucola, schmeckt wie Rucola. Wunderbar. So, hier ist ein Kunststoffgefäß. Das darf nicht auf die heiße Herdplatte. Da hat nämlich gerade der Reis gekocht. Ich habe den Reis nämlich nach Anweisung von dem lieben Klaus Backhaus gekocht. Der hat nämlich, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir immer diesen Tütenreis, haue das einfach in Wasser rein. Da sagte er einfach, mein Gott, mach das doch ganz einfach. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser und dann anstellen. So habe ich es auch gemacht, weil früher habe ich Reis in meiner Mikrowelle gekocht. Da wusste ich, wie das geht. Und wenn ich keinen Bock habe, habe ich halt einfach diesen Reis in der Tüte genommen, einfach ins kochende Wasser geschmissen, ging auch. Aber ich habe ihn gerade hier gekocht. So, ich habe hier super tolles italienisches Olivenöl. El Casolare Grezzo Naturale Olivia Extra. Na, keine Ahnung. Da ist ein Bügelverschluss, also nicht, dass ihr denkt, ich trinke hier schon. Oh, das hat man gar nicht gehört, das Ploppen. Jetzt fällt mir das Gummi hier ab. So, jetzt kommt hier ein bisschen Olivenöl in den Rucola-Salat. Nicht zu viel. Dann mache ich den Olivensaft oder Olivenölbehälter wieder zu. Jawohl. So, Salz, Pfeffer. Das war Salz, das ist Pfeffer. So, nebenbei muss ich mal auf mein Aufnahmegerät gucken, ob das noch aufnimmt. Ich muss nämlich nebenbei auf dem iPad aufnehmen. So, der Rucola-Salat, den stelle ich jetzt hier hin und lasse ihn. Sorry, ja, das meine ich nämlich, dieses Schmatzen, das ist widerlich, das kann ich verstehen. Zur Seite den Rucola-Salat. So, jetzt habe ich hier meinen kleinen Kunststoffbehälter namens Messbecher. Da kommt jetzt Mehl hinein und zwar ungefähr 100 bis 150 Gramm. Ich habe da eine Skala drauf für Mehl und Zucker. Da, Rückseite. Da mache ich ungefähr, wie gesagt, 100 bis 150 Gramm. Das sind ja noch nicht mal 100. Ein bisschen muss da noch was rein. So. Das sieht aus, als wenn es reicht. Ja, prima. Dann kann das Mehl schon mal zur Seite. Das hatte ich mir nämlich auch rausgeholt. Ja, so. Jetzt hatten wir uns am Sonntag gestern nämlich getroffen und haben uns unterhalten. Bier. Und Klaus meinte, steht ja nicht, dass wir es nicht trinken dürfen. Also er wollte sein Bier, glaube ich, trinken beim Kochen. Deswegen kommt bei mir jetzt aber trotzdem Bier rein. Es wird verarbeitet. Nein, das haben wir uns schon so. So, jetzt habe ich hier auch ungefähr 150 Milliliter. Sind das 150? Ja, das sieht gut aus. Und den Rest kann ich trinken. So, dann kommt da ein Ei rein. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe das schon mal vorher ausprobiert. Ich habe das mit zwei Eiern gemacht. Der Teig schmeckte mir dann zu sehr nach Ei. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe den Teig vorher nicht gewürzt. Es gibt diverse Rezepte für Bierteig und der eine schreibt mit einem Ei, mit zwei Eiern, also zwei Eier waren mir zu viel, das hat mir sehr, sehr eiig geschmeckt. Ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen Salz rein, Pfeffer logischerweise, also Mehl, Ei, Bier, so. Und jetzt mache ich da noch rein, das hatte ich in irgendeinem Rezept mal gelesen, ja, ich habe hier kein Rezept liegen, ich mache das gerade aus dem Kopf, Muskatnuss soll man da reinmachen. Okay. Ach komm, alles rein. Das ist ja wirklich die Nuss. Muss ich meiner Frau sagen, Muskatnuss kaufen. So, jetzt habe ich hier einen Schneebesen. Und werde mit dem Schneebesen den Teig verquirlen. Ja, riecht nach Muskatnuss und Bier. Sieht auch irgendwie nach Teig aus. Ja, nebenher werde ich schon mal die Pfanne hier heiß machen. Öl habe ich mir da auch schon reingemacht, bin nämlich vorbereitet. So, ich muss dann einmal bis auf 9 stellen, dann läuft die kleine Platte dann einmal noch nach rechts, dann schaltet die zweite Platte dazu, das ist so eine doppelte Kochplatte. Dann kann ich da nämlich gleich schon mal das Gemüse andünsten und den Reis mit dem Curry dazu machen. Ja, und nebenher kann ich natürlich hinten auch schon mal auf der hintersten Platte das Ölfett machen. Ja, das war ein kleines Bäuerchen von meinem Bier, Entschuldigung. Ja, ich habe einen Topf genommen, den habe ich so, naja, so viertelvoll mit Öl gemacht, weil man muss das frittieren. Ich habe letztens schon mal probiert, Schafskäse anzubraten mit Panade, also wenn man eine Hörspitzenfolge gehört hat. Ja, da habe ich zu wenig Öl genommen, also das ganze Zeug muss da immer drinne schwimmen. Und deswegen habe ich jetzt wirklich viel Öl genommen, also quasi wie so eine Fritteuse. Oder wie der Klaus Backhaus sagen würde, eine Pommesmaschine habe ich mir gebaut. So, der Teig sieht aus wie Teig. Ich weiß gar nicht. Oh, schmeckt sehr stark nach Muskatnuss. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Salz reinmachen. Ein bisschen Pfeffer. So. Das sieht gut aus. Das ist gut. Schmeckt sehr gut. So, Teig zur Seite. Nebenher kann ich ja schon mal die Stiele von den Pilzen abmachen. Ich mag die nicht. Die müssen ab. Das geht gar nicht. So, ich nehme nicht so viele Pilze, weil mit dem... Ich hab mir jetzt auch eine Packung Pilze gekauft, aber da kann meine Tochter, meine Frau sich noch was machen. Ich habe jetzt hier so 4 Pilze mir fertig gemacht. Stiel ab. Ich habe die vorher schon mal grob geputzt. Mit Wasser soll man die ja nicht putzen, Pilze, weil sonst ziehen sie Wasser und dann ja, ist das beim Anbraten nicht ganz toll oder beim Frittieren. So, ich habe ja, wie gesagt, das schon mal mit dem Bierteig probiert und das hatte ich auch beim letzten Mal gemacht. Ich habe nämlich gesehen, dass die Pilze ziemlich groß sind und ich teile die einfach, bevor ich sie dann da in diesen Teig tunche. Somit habe ich jetzt ja, 8 kleine Champignonstücke. Ja, so. Jetzt habe ich also, wie gesagt, die Paprika habe ich schon in Streifen geschnitten und ja, die Frühlingszwiebeln einfach in kleine Röllchen, wie man das so kennt. Wie man das hört, das Fett ist heiß und das Gemüse ist in der Pfanne. Sieht verdammt gesund aus. Schön rote Paprika, grüne Frühlingszwiebeln. Lecker, lecker. Ja, in meinem Öl, weil ich gleich frittiere drinne, da tut sich auch schon was. Ja, habt ihr schon mal Öl, so richtig viel Öl in so einem Topf erhitzt, das zieht so richtig Schlieren. Das zeigt, dass es heiß wird. Finger nicht reinhalten. Und auch aufpassen, dass kein Fett auf der Platte kommt. Da entstehen nämlich schnell Küchenbrände. Ich habe hier in meiner Küche stehen eine Stop-Fire-Dose. Das ist wie so eine Haarspray-Dose. Da kann man unter anderem auch Ölbrände im Topf löschen. Ich bin also, was sowas betrifft, sehr vorsichtig. So. Die Zwiebeln werden schon mal glasig und auch die Paprika kriegt schon schöne Farbe. Somit kann ich auch gleich den Reis wahrscheinlich schon mal damit reinmachen. Das mache ich jetzt auch schon mal. Den habe ich mir in so einen kleinen Behälter gepackt. Ja, das hat so einen kleinen asiatischen Touch, finde ich. Also wenn ich sonst asiatisch koche, das haben wir alles nicht so aufgeschrieben. Da würde ich jetzt noch ein bisschen Honig reinmachen. Ja, Gemüsebrühe kann ich vielleicht noch reinmachen. Das haben wir, glaube ich, aufgeschrieben. Und Sojasauce würde ich noch reinmachen. Dann würde das also einen richtigen asiatischen Touch kriegen. Aber ich würze das jetzt alles gleich mit Salz und Pfeffer. Und natürlich, wie gesagt, mit Curry. So, kommt erstmal Curry her hier. Kriegt dann alles eine gesunde gelbe Farbe. So, Salz wieder. und natürlich Pfeffer. Wenn das die ganze Zeit so ruhig ist, ist das natürlich langweilig beim Hören. Ich lasse das also die ganze Zeit auf höchster Stufe, damit der Reis auch richtig schön anschmort. Wenn er richtig schön angebraten ist, dann werde ich den auf kleine Stufe stellen und dann werde ich mich nebenbei mit den Pilzen befassen, die ich dann in den Bierteig packe. Weil da muss man nämlich echt beibleiben und aufpassen, weil das ist echt gefährlich mit der Frittiererei. Und dann bin ich auch eigentlich schon fast gleich fertig, wenn die Pilze frittiert sind. Ja, und mit den 6 Zutaten kann man da echt wunderbare Sachen machen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schön geht. So, wenn ihr das jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich hier gerade den ganzen Herd hier wunderbar einsaue. Meine Frau wird sich bedanken, aber nein, sie kriegt ihren Herd so wieder, wie sie ihn verlassen hat. Und dementsprechenderweise muss ich natürlich, wenn ich gegessen habe, noch ein bisschen putzen. Heute Abend geht es dann noch wieder zum Ehrenamt, aber ich verlasse die Küche sauber. Ja, wer schon mal Reis angebraten hat, also ich habe immer das Gefühl, das dauert immer ein bisschen lange. Aber ja, jetzt sieht man schon mal. Schön angebraten, die ein oder andere Stelle, aber dauert halt. Ja, schade, dass ich jetzt hier wirklich nichts Asiatisches machen kann, aber dann müsste ich meine ganzen asiatischen Gewürze da aufschreiben können, aber das ist ja nicht so. Wir haben ja gesagt, Standardsachen, also Mehl, Milch, Zucker, Wasser, Ei, Öl, Butter, das reicht. Ja, ist dann immer so. Dann kann man zumindest mal, wenn man irgendwas braucht, mal eben mal schnell einen Teig machen. So wie ich das gerade gemacht habe. Für die Champignons. Und wenn ihr das mal hört, was ich mache, ich drücke den Reis immer auf den Boden. Ich weiß nicht, ob das schneller geht oder was bringt oder ob das einfach nur eine Einbildung ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bilde mir das einfach ein. Ja, ich stelle den Reis jetzt einfach mal kleiner. Und ja, packe jetzt in diesen Kunststoffbehälter, den ich ja, wo ich diesen Teig angerührt habe, da packe ich jetzt mal die ersten Pilze rein. Und werde diese Pilze schön durch den Teig ziehen, so dass alles mit dem Teig benetzt ist. Und dann werde ich die Pilze in das Fett tun, in das Heiße. Da müsst ihr echt aufpassen. Also wenn ihr Kinder habt, passt da echt auf. Also heißes Fett ist nicht lustig, wenn man sich damit verbrennt. So, jetzt habe ich hier die ganzen Dinger drin. Jetzt werde ich die halt hier mal... Ja. Wie so eine Fritteuse. Blubbert so vor sich hin. Leider sieht das nicht so schick aus wie auf den Internetseiten. Ich glaube, da gibt's, es gibt da so Kochbilddesigner. Ich glaube, die designen die Dinger. Das sieht nicht so toll aus, wie ich das im Internet gesehen habe und auch mal im Fernsehen und auch auf YouTube-Videos. Der Teig, der fällt an der einen oder anderen Ecke ein bisschen ab, aber ich habe halt das verarbeitet, was ich verarbeiten sollte. Ich bin jetzt nun auch nicht der Sternekoch, aber ich kann halt kochen. Oh ja, jetzt habe ich es richtig gemacht. Einfach mal den Reis so vor sich hin kokeln lassen, hätte ich mal gesagt, frittieren lassen in der Pfanne, dann wird er auch richtig schön. Ja, wunderbar. Ja, somit bin ich eigentlich mit meinem Gericht fertig. Ich werde das, was ihr hört da, das heiße Fett, ich werde gleich das Ganze auf einem Teller anrichten und noch ein Foto machen und werde es mir dann schmecken lassen. Ja, das werde ich nicht aufnehmen, wie man das schmeckt mit der Schmatzerei. Es ging ja um die Kocherei. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sage nochmal, was ich gekocht habe. Ich habe, oder gebacken oder gebraten habe. Und ich muss mal das Öl darunter nehmen. gebratenen Curryreis mit gedünsteten Gemüse, Paprika und Frühlingszwiebeln. Dazu gibt es im Bierteig gebackene braune Champignons und als Beilage gibt es einen kleinen Rucola-Salat. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bestimmt bei einer der nächsten Folgen wieder. Foto gibt es natürlich im Blogbeitrag. Tschüss!